Umstände eigentlich gesagt haben, also jetzt kann man nicht einfach so tun, als ob nichts wäre. Und bestimmt auch durch Zufälle, das ist jetzt keine qualitative Reihenfolge, dass nun die Unterhaltungskünstler die ersten waren mit dieser Resolution. Es hätten auch die Theaterschaften sein können, die es zwei Tage später waren, glaube ich, oder so. Das heißt, es gab so eine Art Zugzwang. Der Vorteil war, das hat jetzt eben gerade einer schon gesagt, bloß wirklich bei uns, dass wir eben dauernd im Land rumfuhren und das immer vorlesen konnten. Währenddessen Schriftsteller also nicht so viele Lesungen haben oder auf dem Theater wurde das dann auch vom Vorhang vorgelesen natürlich. Und das Publikum war hochgradig politisiert. Die gingen in Konzerte und in Theaterführungen eigentlich auch nur noch, um das Ding zu hören, um zu hören, was machen die Schauspieler jetzt wieder oder was sagen die vielleicht. Und das war eindeutig ein Ergebnis der Tatsache, dass die andere Kommunikationsebene, die Medien, eben dafür verschlossen war. Es gab bloß diese direkte Kommunikation auf Konzerten oder im direkten Gespräch. Und die Erfahrungen waren wirklich sehr unterschiedlich. Ich weiß, dass die Musiker von Pankow berichtet haben, sie haben das alles vorgelesen und hinterher waren alle Reifen platt. Es wurde aber auch mehr als, man hat sich furchtbar geärgert, aber fast schon mehr als angenommen, sie sind trotzdem noch nach Hause gekommen. Andere wieder haben gesagt, bei uns ist gar nichts passiert, komisch, in dem Bezirk scheint sich keiner drum zu kümmern. Im Bezirk Schwerin gab es immer jemanden vom Rat des Bezirkes, das hat uns betroffen, die kamen immer vorher an. Wir hatten da gerade eine Tournee mit 7 Veranstaltungen hintereinander weg. War jeden Abend eine andere Dame vom Abteilung Kultur des Bezirkes da und wollte mit uns diskutieren und wollte uns, hat gesagt, ich würde Sie herzlich bitten, das Vorlesen zu unterlassen. Und wir machen es aber doch, na, das kann Folgen für Sie haben. Und dann haben wir das immer vorgelesen und dann kam am nächsten Abend eine andere und weiter ist überhaupt nichts passiert. So. Also so kurios war das auch, weil einer sagte, ach ja, eigentlich ist das alles in Ordnung, aber ich habe hier meinen Auftrag. So. Ja, ich habe hier so ein Buch, das fasst Aktivitäten von DT64 zusammen von zwei Kollegen herausgegeben, die lange bei DT64 gearbeitet haben. Als ich mir das jetzt in Vorbereitung dieser Tage rausnahm, da habe ich mich gewundert, weil es gibt so eine Chronik und 1989 beispielsweise die erste Hälfte ist dort mit lediglich 2 Daten versehen, um nochmal kurz auf die erste Hälfte und dann aber gleich auf die Resolution zu kommen. Also da wird nur gesagt, dass wir ab Januar am Morgen eine Stunde länger unsere Morgensendung gesendet haben und am 5.3. haben wir Cool and the Gang in der Berliner Werner Seelenbinderhalle präsentiert. Das ist natürlich sehr dünn und ich frage mich, warum steht da nicht mehr drin. Es fängt dann auch erst wieder am 4.10. an, was die Chronik betrifft, also sozusagen weiße Fläche zwischen März und Oktober. Hermann van Veen sagt in unserem Programm, ich werde die Mauer wegsingen. Am Tag zuvor hatte die DDR-Regierung die Grenze zur CSSR geschlossen und jetzt kommt es am 9.10. bzw. 11.10. ja, aber dann schon fast einen Monat nach den Resolutionen hat DT64 vom Nationalen Dokumentarfilmfestival in Neubrandenburg berichtet, auf dem sich Teilnehmer in einer Resolution unter anderem für eine demokratische Kontrolle der Medien aussprechen. Das ist also das, was zu dem Fall hier verbürgt ist. Und ich tut mir leid, ich kann es nicht mehr sagen, wann wir wirklich das erste Mal darüber was berichtet haben. Ich weiß bloß, dass wir Rundfunkleute integriert waren in diese Situation. Also wir waren dabei in der Situation, oder ich war dabei, muss ich sagen, in der Situation, als es um die Resolution ging, als darüber diskutiert wurde. Und ich war nicht die Einzige, aber ich weiß jetzt nicht, wer noch dabei war. Ich kann es also nur für mich sagen. Ich habe mich erinnert, dass man immer ich sagen soll, wenn man nur für sich sprechen kann. Und ich weiß, dass wir in einer heftigen Bredouille waren. weil es wurde uns natürlich nahegelegt, dass wir diese Resolution nicht unterschreiben sollen, weil wir sind ja schließlich nicht die Unterhaltungskünstler, aber ich war ja schließlich im gewissen Sinne Mitglied dieser Sektion und fühlte mich den Liedermachern auch verbunden. Also man kann sich vorstellen, in welcher schwierigen Situation man sich da befindet. Das war wie so oft, wenn man in den Medien der DDR arbeitete, das soll nicht entschuldigend klingen, das war einfach unser Alltag. Das war damals so, wenn eine Bemerkung zu heute gestattet ist, es ist heute übrigens ja mit anderen Mechanismen nicht ganz anders. Es gab dann noch ein kurzes Nachspiel, das nämlich Eberhard Aurich, also das war der FDJ-Chef, an Toni Kral und mich, ein Brief schrieb, gleichlautenden Inhalts, liebe Kollegen, so ungefähr, macht doch euren Einfluss geltend, dass die Unterhaltungskünstler das Ding nicht weiter vorlesen, ist inhaltlich der Text. Und da haben wir uns sofort angerufen, haben gesagt, können wir gar nicht, wollen wir auch nicht. Und es gab ein Gespräch bei Aurich, wo dann auch noch Wenzel und wir haben hier sogar die Unterlagen, wie alles noch dabei war und wo wir das alles auf den Tisch gelegt haben und auch die Forderung offiziell, also gegenüber einer staatlichen Stelle nochmal unterstrichen haben, gesagt haben, das muss in die Zeitung, wenn es in der Jungen Welt steht zum Beispiel, sonst brauchen wir die Mühe nicht mehr machen, dass wir es immer vorlesen. Und das ging ganz einvernehmlich aus und dann am Ende kam Folgendes raus, dass am nächsten Tag in der Jungen Welt stand, dass wir ein einvernehmliches Gespräch geführt hätten, Hierbleiber für Hierbleiber, und dass wir jetzt neue Aktivitäten und Konzerte planen. Und da haben wir uns in der damaligen Wohnung von Tamara Danz am gleichen Tag nochmal getroffen und haben wirklich sehr wütend diese Gegenerklärung verfasst. Dieses Ding ist bei der Jungen Welt eindeutig mit der Drohung abgegeben worden, wenn es morgen nicht in der Zeitung ist, dann ist es in der Westzeitung, weil wir auch um unseren guten Ruf fürchteten, weil wir waren einfach sowas von kompromittiert, dass wir damit nicht leben konnten. Und die Antwort, die gibt es ja auch in dieser Gegenerklärung, ist eine der wenigen oder überhaupt die einzige Gegenerklärung, wo richtig steht, Vertrauensbruch, es ist falsch, was berichtet worden ist, sondern richtig ist, dass wir wollen, dass die Resolution in die Zeitung kommt, wir wollen, dass sie öffentlich gemacht wird und. Das heißt, es wurde in der Zeitung von der Resolution geschrieben, aber nicht der Inhalt der Resolution. In des Waldes tiefsten Glück, in den Höhlen tief versteckt, in den Höhlen tief versteckt, schläft der Räuber allerkühnster, schläft der Räuber allerkühnster. Es sind seine Rosa weckt, bis in seine Rosa weckt. Aus meinem Forums, das ich selber als Liedermacher verstand, haben Werbung gemacht unter freien Gruppen, die sie kannten, nach Leipzig zu kommen, zu diesem Straßenmusikfestival, haben auch offiziell einen Antrag gestellt dafür. Der Antrag ist abgelehnt worden. Konkret am 10. Juni 1989, und ich zitiere jetzt einfach mal eine Zeitzeugin, wie sie dieses Ereignis erlebt hat, was da abging. Es waren trotz Verbot 15 Musik- und Theatergruppen gekommen. Die stellten sich in der Stadt überall auf und fingen an zu spielen. Annette Lorenz, eine damals in der Bibliothekarschule studierende junge Leipzigerin, beschreibt Folgendes. Wenn ich mich an den 10. Juni erinnere, dann nicht nur daran, dass es anfing, sondern auch daran, wie es anfing. Mit Liedern wie Wieschel oder Kamp und Rainer Kunzes, wir haben keine Angst, grünhaariges Bärtchen und Renfs Apfeltrauben. Es entwickelte sich eine ganz herrliche Atmosphäre, die ich aus Leipzig so noch nicht kannte. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich schon angesammelt hatten. Es waren sicher über 100. An mehreren Ecken der Innenstadt wurde musiziert, was das Zeug hielt. Vor der Thomaskirche und anderswo sah es schön bunt aus. Die Zuhörer und Musiker hatten prächtige Laune, bis auf einige. Die waren auffällig unauffällig und zogen meist finstere Gesichter. Plötzlich hörten wir vom Marktplatz her ein vierstimmiges Pfeifkonzert. Wir erschraken mächtig und rannten hin. Die Bluser, denen wir eben noch zugehört hatten, waren nicht mehr zu sehen. Auf dem Marktplatz standen zwei oder drei Laster der Polizei, sogenannte Ellos, und die Polizisten gerade recht unsanft Leute verluden. Besonders hatten sie es auf welche mit Fotoapparaten oder Musikinstrumenten abgesehen. Um die Ellos herum stand eine größere Menge, die Internationale und Wiesche oder Kamps sang. Wir sahen so etwas zum ersten Mal außerhalb des Fernsehens. Wir zogen uns zurück auf den Thomaskirchhof, blieben hier stehen und sangen weiter. Hier wurden wir regelrecht eingekesselt. An allen Abgängen standen Polizisten, wieder Ellos, wieder Festnahmen. Einige wurden geschleift, weil sie nicht freiwillig mitgehen wollten. Ein Mädchen weinte, als ihr Freund mitgenommen wurde. Ein Festgenommener schrie, er habe nichts mit allem zu tun, was gar nicht beachtet wurde. Ich war richtig schockiert. Ich fragte mich, was denn an uns so gefährlich sei. Unsere Musik, unsere Instrumente, unsere Eigeninitiative? Zwar wurde infolge des Ablaufs dieses Straßenmusikfestivals aus dem üblichen Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche eine spontane Protestdemonstration, die Resolution der Rockmusiker und Liedermacher spielte jedoch nach Ansicht von Lutz Kirchenwitz unter den Leipziger Künstlern kaum eine Rolle. Das ging natürlich alles von Berlin aus. Da trafen sich die Rocker und Liedermacher, verabschiedeten den Text und die wiederum verbreiteten ihn dann in ihren Konzerten im Lande. Dann überschlug sich ja auch alles so, da war nun gar nicht mehr die Zeit, nun groß noch Unterschriften zu sammeln im Lande. Da waren die Leipziger ein bisschen weg eigentlich davon, aber in Leipzig haben sich unterschiedliche Sachen abgespielt. Also die Folkmusiker natürlich waren ja nicht immer nur an direkt politischen Sachen beteiligt und haben auch nicht direkt politische Musik gespielt, dass das auch mal ein bisschen aufmüpfig war und mit diesem oder jenem Stachel gegen die Behörden, gut das auch, aber ansonsten haben die ja nur nicht unentwegt nur Politik gemacht. Insofern waren die nun auch in dieser Zeit nicht so direkt daran beteiligt. Aber gut, es gab manche, auch Reimann und andere, die haben dann auch so in den End-80er Jahren in Kirchen Veranstaltungen gemacht, aber nicht nur. Und nicht, dass nun jetzt bei den entscheidenden Veranstaltungen in den Kirchen da immer Musik dabei war. Also das waren durchaus verschiedene Szenen, die da nicht völlig kongruent waren in dieser Zeit. Ich habe einen Mann, den viele bewahrt vor allem Schlechten. Jeder kennt ihn, Novak ist sein Name. Ihm dank ich erst, dass heute ich eine Dame herangezogen oder als Feder des in der Nazi-Zeit in die Immigration vertriebenen Autors Hugo Wiener stammt dieses Stück, das die Leipziger Folk Session Band bei ihrem Auftritt auf der Burg Waldeck präsentierte. Leipzig rückte am 1. Dezember 1989 wieder in den Mittelpunkt für die Liedszene, als Wolf Biermann dort zum ersten Mal nach seiner Ausbürgerung 1976 wieder in der DDR auftrat. Der Titel heißt Paul Kunkel, Arbeiterdichter im Paul B. Leuna, schrieb dieses Lied seinem Kollegen Biermann auf den Leib für dessen ersten Auftritt im Osten. Die Älteren werden vielleicht wissen, Paul Kunkel war der Held in meiner Ballade vor 13 Jahren. Das hieß damals, das geht seinen sozialistischen Gang. Naja, und da hat er sich eben revanchiert für mich. Da hat er gedacht, der Junge war so lange weg, der weiß ja gar nicht mehr, was los ist in der DDR. Werde ich ihm ein bisschen unter die Arme greifen und schreibe ihm einen Text, den er in der DDR singen kann. Das Lied heißt, verkauft uns nicht. Wir haben uns selber die Freiheit erobert und waren nur Menschenmaterial. Doch jetzt soll uns auch nicht der Westen schlucken, die Brüder und Schwestern vom Großkapital. Ah. Die Haie mit das Volk, wir bleiben hier. Das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Die Rolle des ausgebürgerten Wolf Biermann war in der DDR-Liedermacherszene immer umstritten. Nicht jeder wollte sich von ihm vorschreiben lassen, wie man sein Leben in der DDR zu bewerten habe. Insofern kam dem Auftritt Biermanns in Leipzig und seiner Mitwirkung bei der Veranstaltung Verlorene Lieder, Verlorene Zeiten am Tag drauf, am 2. Dezember, im Berliner Haus der Talente eine große Bedeutung zu. Zumal neben den vom DDR-System Geächteten wie Biermann, Eva-Maria Hagen, Stefan Kraftschick, Gerolf Pannach und Bettina Wegner auch Dageblieben wie Jürgen Eger, Gerhard Schöne, Barbara Thalheim und Wenzel Mensching auftraten. Biermann selbst äußerte sich später einmal eher verächtlich über dieses Ereignis, das er als eine kleine, verklemmte deutsch-deutsche Liedervereinigung bezeichnete, an der er sich auch als Zwerg Nummer 7 beteiligt habe. Wie kontrovers der Auftritt Biermanns innerhalb der DDR-Szene betrachtet wurde, zeigen die auf der Burg Waldeck vorgetragenen Erinnerungen von Petra Schwarz, Liane Fürst und Matthias Görnert. Trotzdem glaube ich, dass es sehr wichtig war, obwohl er eigentlich etwas zu spät kam, Grenze war ja schon offen, dass er nochmal aus DDR heraus von Liedermachern eingeladen wurde als Geste. Und ich finde es auch wieder unterstrichen von dem einen Lied, was wir hier von ihm gehört haben, dieses lasst euch nicht das Land verkaufen, nur die Mauer in Stücken. Das ist einfach eine großartige Leistung, egal wie man sonst zu ihm als Mensch oder in seinen vielfarbigen, schwierigen Schattierungen auch stehen mag. Das war, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und auf dem letzten Point, also wenn er im Januar, Februar des nächsten Jahres gekommen wäre, da wäre das wie eine Seifenblase einfach schon zerplatzt. Mitte November, da hatten wir Konzerte in der Kampnagelfabrik und sind einfach zu ihm hingegangen und Bernd Ronnepfad, unser Geiger, der kannte den von ganz früher, weil er mit Jürgen Fuchs zusammen in einer Straße, in der Lutherstraße in Jena, Haus an Haus wohnte. Und Biermann hat sich unsere Geschichte angehört und gesagt, so Jungs, jetzt wartet ihr mal hier. Ist ans Telefon gegangen, eine halbe Stunde mit Fuchs telefoniert und Fuchs hat, also so war das organisiert. Und Fuchs hat einfach gesagt, die Jungs sind okay, kannst du machen. So, weil, also er hat quasi erstmal Spionage betrieben. Man muss das auch verstehen irgendwie. Also es ist wiederum ein Zufall. Es ist ein Zufall gewesen. Und wir haben gesagt, wir werden es einfach probieren. Und wir sind dann gemeinsam mit Bärbel Thalheim und mit Wenzel zu Dietmar Keller gegangen, dem damaligen letzten Kulturminister, der uns rausgeschmissen hat. Der gesagt hat, das passt nicht ins Konzept und Kranz will das noch nicht und Stoff hat keine Meinung, raus. Wir sind richtig rausgeflogen. Und auf dem Gang vom Kulturministerium kamen uns Stefan Heim und Christa Wolf entgegen, die hatten nächsten Termin. Und da haben wir gesagt, wisst ihr was, die haben uns rausgeschmissen, Biermann kann nicht kommen. Und da haben die beiden gesagt, da läuft jetzt gar nichts, wir gehen da rein und bevor unser Thema drankommt, muss das geklärt werden. Liane weiß das noch, wir hatten dann so eine Pressekonferenz im Thälmannpark unten in der Wabe, wo wir sagen wollten, um 5 Uhr dieses Tages, er kommt nicht. Und 5 Minuten vor 5 kam Dietmar Keller reingegrinst und sagte, Herr Garnheim, es wird alles gut, setze ich hin und sagte, ich lade Herrn Biermann zum Konzert ein. Da wir aber nur wollten, dass er reinkommt, da haben wir einfach gesagt, lass den, die Show ist ja egal, wir haben unser Ziel erreicht. Aber es ist eine Aneinanderkettung von Zufällen gewesen und gleichzeitig gab es auch eine kontroverse Diskussion innerhalb der Sektion. Ne? Also es gab auch viele, die strikt dagegen waren. Und ich habe innerhalb dieses Widerstandes ja auch meinen Vorsitz geschmissen, weil ich so auch subjektiv verärgert war, dass die dann sagten, wieso eigentlich soll der Biermann da alleine singen? Wir wollen jetzt auch alle ins Fernsehen, wenn so ganz viele kommen, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch. Aber es gab da bestimmt auch berechtigte Widersprüche. Die Sektion ist auch quasi an der Frage Biermann Konzert partiell mit zersprungen, ist meine Sicht. Was man noch dazu sagen muss, in der Zeit, als Biermann kam, am 1. Dezember in Leipzig und am 2. Dezember in Berlin, gab es eine organisierte Werkstatt, also Workshop-Werkstatt nannten wir das dann in der DDR, der Sektion, wo verschiedene Programme und politische Konzeptionen diskutiert wurden. Und es war eigentlich für diesen Abend in Berlin ein anderes Programm geplant. Und natürlich gab es dann diese Kontroverse auch, weil plötzlich wieder die Wessis interessant waren oder die Ausgereisten interessant waren und nicht die Leute, die hier geblieben sind, ausgehalten haben und ihr politisches Programm hier durchgezogen haben. Also das schon war auch eine Beleidigung vieler Leute, die einen anderen Weg gegangen sind. Aber meine gut, das war halt die Zeit auch. Dazu muss man noch sagen, dass interessanterweise Jugendradio DT64 eigentlich als Staatsorgan unheimlich liberal auf diese Veranstaltung am 2. dann, nämlich verlorene Lieder, verlorene Zeiten, wo also die Wiederkehrer, die im Westen abgegangen und die Dableiber zusammen waren, das ist ja live gesendet worden von DT64 und zwar von 19 bis 24 Uhr. Es waren 23 Sendeanstalten angeschlossen, also sowas hat es dann nie wieder gegeben. Und es ist im Grunde genommen so wie nichts durchgeflutscht, dass ihr euch da drauf geschaltet habt. Da gab es ein paar Gespräche vorab, also wo man sich ja auch hätte sagen können, das ist denen viel zu heiß, das machen die nicht. Aber es war schon so rechtsfreier Raum geworden, dass eigentlich jeder machte, was er wollte. Wobei ja. Ich muss dazu sagen, es gab natürlich auch intern Diskussionen. Vielleicht erinnerst du dich, ich war damals kein Freund davon, weil mich hatte aufgeregt und geärgert, wie mir, und ich sag's mal zugespitzt, Biermann, ein Mann, der seit damals knapp 13 Jahren, zugegeben nicht ganz freiwillig, aber ja doch daraus etwas gemacht habend, im Westen ganz gut lebend, mir erklärt am 1. Dezember, und wie gesagt, ich formuliere es jetzt bewusst so zugespitzt, wie ich mein vergangenes Leben zu sehen habe. Das blieb für mich als Eindruck von diesen 3 Stunden, die ich zu Hause verbracht habe am 1. Dezember und das Ganze im Fernsehen gesehen hatte, denn das DFF, glaube ich, war das damals schon, übertrug diese Sendung live. Sozusagen vom Fernsehen. Oder fast teilversetzt. Jedenfalls konnte man das ganze Programm am Abend der Veranstaltung im Fernsehen sehen und ich hatte ein mulmiges Gefühl, mir gefiel das nicht. Ich fand das nicht gut. Ich fand gut, dass dann sozusagen an dem 2. Dezember das im Verbunde mit unseren Leuten, die hier geblieben waren und versucht haben, hier etwas zu machen, dass das dann so gelaufen ist, natürlich muss man das auch wieder sehr differenziert betrachten. Also ich denke, da gibt es auch ganz verschiedene Stimmen. Was stimmt? Wir haben es übertragen. Das ist wahr. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, an diesem Abend trat auch Stefan Kraftschick wieder im Ostteil der Stadt auf. Der war dann auch bei diesem Konzert dabei. Also es fügte sich an diesem Abend ganz vieles auf ganz vielen Ebenen wieder zusammen. Mein Ansatz dabei war einfach der, dass ich meinte und auch heute noch meine, dass mit diesem Prozess der Biermann-Ausweisung im Grunde genommen ein erster Sargnagel in die DDR reingeschlagen worden ist. Und das hat ja die intellektuelle, künstlerische Intelligenz auch extrem bewegt. Das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Und da muss man irgendwann mal Größe beweisen und muss nicht am Klein-Klein rumknispeln, was der alles gemacht hat oder was der auch falsch gemacht hat. Das ist eine historische Situation gewesen, will ich jetzt mal ganz pathetisch sagen. Und ich meinte, und auch eine Menge in der Sektion, und auch im Radio meinten, es ist gut, dass er nicht, also letztlich haben wir es zustande gebracht und der Kulturminister hat nur so getan, als ob er ihn eingeladen hat. Er ist nicht von offizieller Seite wieder zurückgeholt worden, sondern er ist von Kollegen eingeladen worden. Wir wollen uns darum kümmern, dass du hier wieder singen kannst, so wie du bist. Punkt. Aus. Und ich hätte es auch schöner gefunden, es hätte nur ein Konzert gegeben, nämlich das zweite, gleich mit allen zusammen. Das war seine Position und seine Eitelkeit gesagt, wer sind die alle? Ich mache die Riesenwelle und dann kommt das andere. Aber trotzdem ist es einer der wenigen oder fast das einzige der Konzerte, die ich von ihm kenne, wo er mit so vielen unterschiedlichen Leuten zusammen einer und dergleichen auf einer Bühne gestanden hat und gesungen hat und auch für kein Geld. Nach der Schlacht waren die grünen Wesen rot. Nach der Schlacht waren viele Kameraden tot. Und man stellt sich auf das verbliebene Bein. Und man meint, das müsste der Sieg schon sein. Eines beschad, Kamerad, um das Bein musste sein, Kamerad. Ein vergossen viel Blut, hat gewonnen die Schlacht, und die Schlacht um die Macht war die letzte Schlacht. Nun wird er fest, frei und menschlich sein, ist die Schad, Kamerad, und das Bein. Unterm Haar, wie er war. Kein Paradies kann wird es sein. Der Mensch wächst sehr mühsam und nicht von allein. In jedem großen Mantel der Macht um das Bein. Wer es schafft, schläfst du nicht, Kamerad, noch die Schlacht. Schlechte Zeiten für Liedermacher, so hieß es nach der Wende in der DDR-Künstlerszene, hatte die Vereinigung doch viele Strukturen und Traditionen zusammenbrechen lassen. Doch die Leipziger Volkssession-Band zeigte beispielsweise mit diesem Antikriegslied auf der Burg Waldeck, dass es immer noch genug Anlässe gibt, sich als Liedermacher zu äußern. Während der Pfingsttage war das Bombardement Serbiens durch die NATO gerade in vollem Gange. Deutlich wurde in den Gesprächen auf der Burg Waldeck, dass bestehende Gräben in der Szene noch nicht zugeschüttet worden sind, dass die Debatte innerhalb der Künstlerszene um Erfahrungen und Verletzungen, um Verantwortung und Schuld sowie um Irrtümer und Hoffnungen noch lange nicht beendet ist. Diese Diskussion muss im Grunde genommen erst jetzt richtig begonnen werden, meint Lutz Kirchenwitz vom Berliner Verein für Lied und soziale Bewegungen, der neben der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck Veranstalter der Pfingsttagung war. Also Spurensuche ist ja eine Sache, mit der wir uns ständig beschäftigen und wo wir immer mal zu unterschiedlichen Themen was machen, weil wir finden, dass es wichtig ist, überhaupt Dinge festzuhalten, bevor sie entschwinden im Reich der Legende. Und dafür zum Beispiel fand ich das schon wichtig und dass wir darauf festgehalten haben, was da diskutiert wurde. Einige haben gesagt, ja, da muss ich doch nochmal nachsehen, wie war das überhaupt, wann war was und wann hat wer, und es zeigte sich ja, dass die Erinnerungen dadurch unterschiedlich waren und man in Streit gerät darüber, nicht nur, weil die Erinnerungen inzwischen verblasst sind, sondern natürlich, weil auch damals durchaus unterschiedliche Dinge passierten und Gegensätze aufbrachen und ja, Feindschaften entstanden, nicht? Also dann die Dynamik nahm zu der Ereignisse, dann haben auch welche gesagt, also ich mache jetzt hier mein Ding und kümmere mich nicht um die anderen, oder jemand stand auf und sagte, naja, wir mussten ja bisher immer zusammenhalten gegen die Behörden, das hat sich ja jetzt offensichtlich erübrigt, na dann tschüss, dann kann ja jetzt jeder einzeln. Also ganz unterschiedliche Dinge fanden statt, nicht? Und da hat man sich auch zerstritten damals und sowas kam jetzt natürlich auch sofort hoch, nicht? Gegensätze von damals. Das ist noch längst nicht richtig aufgearbeitet, da ist noch einiges zu tun und ja, eben erstmal richtig zu dokumentieren, was wirklich war, und sich dann über die Bewertung nochmal streiten. Also da ist noch Raum für einen Streit. Leipzig im Herbst 89, die DDR-Liedermacher und die Wende. Das war das Thema der heutigen Ausgabe von Corso Extra. Im Februar des kommenden Jahres findet übrigens in Berlin eine Konferenz zur Rolle der Liedermacher statt, anlässlich des 30. Jahrestages des ersten Festivals des politischen Liedes. Informationen darüber. Und in Dresden bildete sich am 8.10., als noch niemand wusste, ob die Demonstrationen nicht doch in einem Blutbad enden würden, die Gruppe der 20. Etwa 20 Bürger aus den Reihen der Opposition, die den Dialog mit der Staatsmacht suchten, um das Schlimmste zu verhindern.